Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Das ist das Stück O2, was ihr jetzt zu hören bekommt. Ein Sample beinhaltet, was uns beide wahrscheinlich sehr beeinflusst hat damals, sag ich mal so, ne? In der Kindheit, ne? Ich begrüße herzlich meine Gäste im Studio, den Ganja und den Stachy, zur Sandy Eve Show. Hallo. Moinsen. Freue mich, dass ihr da seid. Eigentlich geplant nur mit dem Ganja. Ja. Und Stachy ist dabei. Beide zusammen, End of Tape. Genau. Und wir wollen heute hier kurz drüber reden, über das Projekt. Eine Stunde Music bei End of Tape. Ja, heute auch nicht das erste Mal bei uns. Das ist jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal? Ja, das dritte Mal. Aha. Das wurde mal in der Sandy Eve Show. Ich glaube, in einem Experiment hat man dich mal beim Hagen auf der Couch. War das woanders noch? Das war in der Wohnung. Alles beim klar, Hagen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir über Armut 24 gesprochen, da hattest du gerade erst begonnen und ich kenne ja auch noch deine Versuche, jemanden zu finden, mit dem du produzieren kannst. Siehste? Du warst ja auch mal beim Roy gewesen. Und von daher muss ich sagen, schon eine wunderschöne Entwicklung, gerade von den Releases Armut 24, deine ersten zu den jetzigen, die ich gehört habe, auf myspace.com. Ja. Sehr rund und ich habe dir auch geschrieben, dass mir einige sehr gut gefallen und hinsichtlich... We'll be right back. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, zum Sampling. Shawn Michaels Show. Exakt. Equinox 4 erschien 1977 auf Dreyfus Musik in Paris. Finanziert von seinem wohlhabenden Papi damals, Maurice Jarre, der auch einige gute Hollywood-Schinken komponiert hat. Datastore auf Etui. Echt? Ja. Okay. Das war, glaube ich, unsere erste offizielle VÖ. Mhm. Na dann. Arrangement ist nichts mehr drin geblieben, was wir ganz am Anfang hatten. War das das? Mit Sprachsamples von Ganja. Okay. Ja, ich habe immer Data und Store gesagt. Ja, genau. Also die Samples habe ich noch, aber die haben wir nie verwendet. Super kreativ. Und zum Schluss ist dann nur der Name übrig geblieben, ohne die ohne Samples. Wurzeln. Und besser ist das auch. Ganja ist immer mit Taxi gekommen, hat sich da immer von verwirrten Taxifahrern zu mich zu mir bringen lassen. Zu dich? Ja, genau. Zu mich, genau. Und wir haben damals dann irgendwie ganz tolerante Nachbarn gehabt, weil die Kickpolter da immer durch in die mehrere Stunden lag. Das war toll, oder? Das war nicht mal semi-professionell, das war so fünftel professionell vielleicht. Ich mal. Aber das war okay, das war als Einstieg, um überhaupt zu gucken, kann man zusammenarbeiten. We'll be right back. wie es auf unserer MySpace-Seite schon steht, da steht das natürlich, dass wir immer, eigentlich kennen wir uns beide überhaupt nicht ab. Also wir mögen uns eigentlich gar nicht so. Ich hab's gelesen, ja. Genau, deshalb sollten wir jetzt das Lied vorspielen. Genau. Münster Tape. Es ist als Münster erschienen, aber kann man kurz was zur Arbeitsweise sagen, da der Lex ja in Berlin ansässig ist und ich hier, haben wir uns bei unserer ersten Platte, also nicht unserer ersten Münster-Platte, aber es war mal wieder eine Münster fällig. Er hat zwei Tracks liegen gehabt und wir haben einen Track liegen gehabt, eben dieses Münster-Tape, was wir auch schon im Label angeboten haben, die das nicht haben wollten. Und irgendwie ist es so in Vergessenheit geraten, also lag noch so rum und dann kamen die Chemnitzer von Mikrotonal auf uns zu und haben gefragt, hey, habt ihr nicht so ein paar Tracks, wir starten ein neues Label? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier ein Ding rumliegen, irgendwie habt ihr das geschickt und gleich angerufen und gesagt, ey, nee, mach mal, wollen wir auf jeden Fall haben. Und habe ich gesagt, ja, könnt ihr kriegen. Und habe ich mit Stachy das geklärt, ey, können wir das erstmal Münster rausbringen? Irgendwie sagt er, ja, kein Thema, weil es liegt jetzt schon anderthalb Jahre rum. Das ist mal, was damit gemacht wird und so ist es halt gewesen. Und da wir halt so zusammen produzieren, war es kein Ding irgendwie. Und Lexi produziert ja auch mit jemand anders in Berlin und haben wir halt das zusammengeschmissen und eine Münsterplatte gemacht. www.myspace.com/endoftapeproductions helf mir mal, wie heißen die anderen zwei? Also eins heißt, glaube ich, Wonderlamp. Und das Monster Freak. Und Monster Freak, genau. Ja, weiter, machen wir mal Münster weiter. Genau, und Catch Me If You Dance ist ein guter, wunderschöner Track, genau. Bei diesen Platten ist es so, dass der Lexi Stücke allein vorgearbeitet hat in Berlin, uns Spuren geschickt hat und wir haben die dann einfach ausgearbeitet, ohne die vorher zu kennen, ohne jetzt irgendwie ein Arrangement oder so, und wir haben die halt einfach bei uns in den Rechner gezogen und mit den Spuren, die er uns geschickt hat, einfach weitergearbeitet, und so haben wir die Songs dann zu einem Ende gebracht, und das ist eigentlich die Arbeitsweise, die wir bei den ganzen letzten Münster-Produktionen angewendet haben. Und aber hier ist es so, dass wir als Interpret jetzt wirklich gesagt haben, hey, das ist jetzt Münster versus End of Tape, und ja, unter diesem Namen ist die Platte dann auch erschienen, und das ist aber echt eine coole Arbeitsweise, die auch Spaß macht, weil es ist so ähnlich wie ein Remix, aber dann doch nicht, weil es eben dein eigenes Stück ist zum Schluss. Oder unser eigenes Stück. Thank you. Ja, dann würde ich sagen, Super Ray Sweet. Larson, Super Sweet. Super Sweet. Super Sweet. Ja, Super Sweet. Okay. Das A-Stück von der End of Tape Platte. Genau. Super Sweet war so ein schöner Vocal-Part drin. Ne? Mhm. Eigentlich haben wir um den herum gebaut. Das war eigentlich unsere Produktion bei dem Track speziell. Ich kenne die Spur, die Einzelspur von dem Vocal und ich weiß, dass es super sweet ist, sage ich dazu. Also es bedeutet halt nicht viel, es ist ja mehr oder weniger eine Lautsprache, die ich finde es eigentlich ganz cool. Inhalte bitte woanders dann nachfragen. Thank you. Wir kommen jetzt zu Never Ending Farce. Niemals endende Farce. In der Produktion. Ja, es hat so lange gedauert, dieses Lied zu produzieren. Wir hatten so keinen Bock mehr. Also ich hatte keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie es im Stachy ging. Nee, das war irgendwann einfach nur anstrengend. Ja, und es war dann auch komplett anders. Also es waren eigentlich... Wir wollten eigentlich da... Guck mal, es endet immer noch nicht. Wir quatschen immer noch drüber und es nervt schon wieder. End of Tape, ihr zwei, wie hat sich denn das gefunden und welche Philosophie steckt dahinter? Oh, das waren ja gleich zwei Fragen in einer. Entschuldigung. Übernehmen wir erstmal die erste, Ganja. Genau, also wir haben uns gefunden, indem wir uns gefunden haben. Ganja hat zu mir gefunden. Ich habe zu dir gefunden, nach Radebeul in dein jetzt Schlafzimmer, früher genau. Rumpelkammer oder eigentlich, Bürozimmer. Früher Büro, genau. Jetzt Schlafzimmer, genau. Ja, da war der Stachy schon da und hat so ein Studio gehabt, das war allerdings im Keller eingepackt in ganz viel Kissen. Und ich habe ja, seit ich hier in Dresden mit Musik zu tun habe, irgendwie immer versucht, jemanden zu finden, mit dem man mal Musik produzieren kann. Also ich habe auch vorher schon Musik gemacht, da musste dazu mal nach Erfurt oder nach Berlin und musste so rumfahren und irgendwie, also es muss sich passen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie wir uns direkt kennengelernt haben, wo das war. Ich kann mich ganz gut erinnern, es gab zwei Anläufe. Okay. Wir haben dann irgendwann mal uns getroffen zum Kaffee trinken, glaube ich, und ein bisschen Labarababa gemacht. Ja, aber es muss doch mal jemand uns bekannt gemacht haben, oder? Das entgeht meiner Erinnerungsfähigkeit gerade. Das kriege ich nicht zusammen. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive, euch zwei kennt man doch. Ja, also das Ding ist, für mich war es ja eigentlich letzter Versuch, mit jemandem Musik zu produzieren, Techno-Musik zu produzieren, bevor ich einfach dann die Kisten packe und sage, nie wieder Techno mit dir, Mann. Nach langer Pause in Hamburg, einigen wird es ja bekannt sein, ehemaliger Studiokollege von Cosé, AK Kotze, und war irgendwann eine Zeit gekommen, wo es mir danach war, wieder Techno-Musik zu machen. Und Ganja, ich glaube, er kam irgendwie auf mich zu, also ich glaube, ich habe das so in Erinnerung, und für mich war auch klar, dass Ganja der Einzige in Dresden ist, auf den ich mich einlassen könnte, weil ich sowohl sein DJing als auch allgemeine Tätigkeiten im Bereich Techno-Club schon vorher wusste und wusste, dass auch the one and only in Dresden ist, mit dem ich mich abgeben kann. Das reicht jetzt mit den Lorbeeren. Vielen Dank dafür. Danke, danke. Aber so wird es irgendwie gewesen sein. Genau. Nellys Terrorism, 7 Minuten 28. Genau. Kickt auch ordentlich. Wann kommt der eigentlich raus? Das ist eine WBA-Bude irgendwie. Das wird im Oktober wollen die das rausbringen, genau. ja, ein paar Worte bitte. Dazu kann man eigentlich gar nichts sagen, finde ich. Das lief wie am Schnürchen. Das war irgendwie Arbeitsablauf, halt, den wir eigentlich immer haben sollten. Ja? Würde ich sagen, ja. Andy Dorsky ging ganz fix. Okay. Ich finde langsam so nach anderthalb Jahren, ne, oder? War es fertig, genau. Wir haben nur anderthalb Jahre für das Stück gebraucht. Irgendwann hat sich eine ganz bestimmte Arbeitsweise eingestellt. Also das ist halt, Musik machen zu zweit ist eine ganz intime Geschichte. Und da darf man auch nicht weiter tiefer rausholen, halt, was dabei so alles passiert. Arbeitsweise. Ich wollte noch fragen, wer von euch jetzt speziell in erster Linie die Ideen mitbringt, ob ihr euch zusammensetzt und sagt, hey, ich habe da was im Kopf, so und so stelle ich es mir vor, oder man spielt es an, der andere geht drauf ein. Wie? Also so, genau so läuft das ab. Also kann man ja mal sagen, ich komme mit den Ideen. Ja, genau. Also immer auch. Und der Stachy ist halt der Typ, der den Plan hat von der... Ich setze die oben quasi, ne? Genau, gesehen, richtig. Ne? Also und gebe dann meinen Senf dazu und wir konfrontieren dann das Ganze halt dann im Endschliff quasi. Also es gibt dann so eine Art von Streitkonsens, wo man dann sagt, ich will das nicht haben, ey, finde ich irgendwie blöd oder das geht gar nicht oder dann doch. Und das heißt aber auch immer die Bereitschaft, aufeinander einzugehen. Also Stachy ist der absolute Techniker, der hat halt voll den Plan von den ganzen... Geschichten und Programmen, und das ist eine Sache, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe, also auch nicht den Nerv. Ich weiß halt, wie was klingen muss und wie ein Track aussehen soll, und das versuche ich dann halt mit Händen, Füßen zu erklären. Und ist trotzdem auch verständlich für mich, weil ich ja auch den Background habe mit Auflegerei, mit Techno. Das ist eine ganz spezielle Sprache, die man da so im Studio spricht. Also die Leute, die das so, produzieren, das ist ja was ganz Alltägliches, dass Leute zu einem Produzenten hingehen irgendwie und was machen, aber nicht jetzt hier wie, ey, ich komme jetzt mal zwei Tage und wir machen jetzt eine ganze LP, sondern es ist ja unsere gemeinsame Musik dann doch, ja. Dead Cutie. Das ist jetzt eine Woche alt. Also wirklich das frischeste, neueste. Unsigned. Ungesigned. Unsigned. Unsigned. Also es ist quasi eine Premiere. Wir sitzen noch an einem zweiten Stück gerade und haben dann wieder eine EP fertig mit zwei Stücken und mal gucken, wer das haben will. Mal zwischengefragt, wie lange eigentlich normalerweise eine Produktion bei euch dauert und wie das ungefähr immer viel abgeht. Zu lang. Also weil wir immer extrem beschäftigt sind, ganz mit seinen irgendwie Alleinunterhalterkram, ich und meine Familie, eigentlich de facto arbeiten wir zwei Tage an einem Track momentan. Ja, und effektiv. Effektiv, und das ist eigentlich okay, aber es dauert dann doch immer. Da es nicht ganze Tage sind, wir mal an einem Tag 3 Stunden haben, am nächsten Tag mal 4, genau. Ist es dann doch schon doch ein bisschen mehr, also die Tage so zu zählen. Wir können in Stunden wäre es halt wahrscheinlich ein halber Tag, ja. Also dass wir für einen Track so zwischen 12 und 14 Stunden brauchen, wenn wir am Stück arbeiten würden, aber das ist halt sich immer stückelt. Halt über mehrere Tage aufgefallen. Was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist. Weil genau, richtig. Es ist ja auch ganz wichtig, was man für eine Laune hat und wie man drauf ist. Also das ist Abstand nehmen. Ja, total entscheidend auch. We'll be right back. Die Remix-Section. Bader Nikone, also das sind Berliner Bader, Philipp Bader und Nikone. Das ist ein Projekt. Karmadol heißt das Stück im Original. Das ist ein Digitallabel, das Label heißt Danze. Das ist jetzt veröffentlicht worden, auch vor einer Woche, und wir haben den Remix da gemacht als End of Tape. Genau, und deswegen erscheint das auf unserem Beatport-Player-Fenster auf MySpace. Das heißt, alles gibt es digital bei Beatport, was ihr produziert, und wenn... Nicht alles, weil ich glaube... Ein Label muss es ja schon rausbringen, ne? Dass es auch man da reinstellen kann. Das ist das Ding bei Beatport. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe einen Track und lade den mal da hoch und verkaufe den darüber. Das geht nicht. Beatport ist eigentlich ein Shop. Und es gibt genauso MP3-Vertriebe, wie es für Platten, Bücher, sonstiges Vertriebe gibt. Und auch der Shop Beatport wird beliefert von verschiedenen MP3-Vertrieben, wo Feintunes, iTunes, das sind alles auch, also iTunes ist ein Shop, aber auch ein Vertrieb, die die Sachen dann halt anbieten. Und die wiederum, die Vertriebe werden von den Labels beliefert halt, und also es ist schon so ein Ablauf. Ne? Gibt es bei euch jetzt eine Digital-Only, dass ihr jetzt sagt, okay, wir verzichten auf Vinyl und das bringen wir jetzt... Na, das legen ja die Labels fest zum Beispiel. Es ja jetzt so wie bei dem Danze-Stück, das ist Digital-Only, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern die Entscheidung vom Label. Es gibt auch reine Net-Labels inzwischen, ja. Und reine Net-Radiosendungen auch, habe ich gehört. Gibt's auch. Gibt's auch, das stimmt. Seid ihr bei einem reinen Net-Label, wenn ich mal zwischenfragen darf? Also nur mit, bis jetzt, meinem reinen Net-Label, nur mit dieser einmal bei dieser Tombola der Freisinnigen von Etui war doch auch. Stopp mal eben, wir bringen gerade zwei Sachen durcheinander. Net-Label heißt eigentlich Veröffentlichung für umsonst. Digital. Okay. Net Audio, sprich Creative Commons. Da sind wir bei dem Thema halt, wo man alles kopieren kann, runterladen kann und das weiter verwenden kann, ohne es zu verändern. Aber wir sprechen jetzt gerade nicht von Net Labels, sondern einfach von Digital Labels. Ja. Zweite Sache war, das war nicht Tombola, sondern Etui Summer Camp 2008. Aha, okay. Dort sind wir mit einem rein exklusiv Digital-Track aufgetreten. Ist aber, wie Ganser meinte, es ist einfach im eigenen Ermessen, liegt im eigenen Ermessen eines Labels. Ob man Sachen... Ist das wirklich ein festgeschrieben? Also für mich jetzt Internet... Also Net-Label? Ja. Aha. Okay. Net-Audio ist für mich dann halt Sachen, die für uns... Also das war für mich jetzt eine eigene Bezeichnung, so ein Internet-Label, ja? Also würde ich jetzt... Aber es heißt dann Digital-Label. Digital-Label, eigentlich dann. Auf Deutsch. Blütenstaub-Romanze. Blütenstaub, den nehmen wir, der ist gut, schön. Von Chapeau Clark, genau. Chapeau Clark, genau. Der ist super. Thank you. Chapeau Klack. Band namens Chapeau Klack aus Thüringen. Erfurt, die gerade recht angesagt sind. Also ich prophezei denen echt eine große Zukunft und ich bin, glaube ich, nicht alleine mit meiner Meinung. Waren auch bei dem Bundesvision Contest, glaube ich, auf Song Contest, Platz 6. Ist schon was völlig Eigenes und wir haben uns da genreübergreifend einfach rangemacht, das Ding in Techno-Genre das umzusetzen, was ich persönlich sehr gelungen fand. Für den Anfang, das ist ein Stück aus einer ganz frühen Zeit, ich glaube direkt nach O2, meine ich, noch vor der Tombola. Ich mag's wirklich. Ist gut, ja. Chapeau Klack. C-L-A-Q-E. Klakwe. Hofuku Soshi, letztes Release auf Berliner Label Content is Missing aus dem WMF-Umfeld. Kokaino. Bitte jetzt keine dummen Kommentare oder sonst Assoziationen. Das Ding heißt tatsächlich auf Japanisch Kokaino. Da muss ich doch glatt mal fragen, die Philosophie hinter Hofuku Soshi, was du damit ausdrücken möchtest und welche Musik dann speziell gute darüber. Frage. Mit einem Wort Japanophil hängt damit zusammen, wann die Sache entstanden ist. Vor Jahren in Flensburg, in der Zeit, wo die Japaner richtig abgegangen sind und hemmungslos alles kreuz und quer gesampelt haben. Genre Elektronika bis Minimal, Abstract. Das ist immer so eine Sache. Wie soll ich sagen? Es gibt dann Labels, die versuchen, einen Künstler aufzubauen. Es gibt aber auch Projekte, die versuchen dann, sich für pro eine Veröffentlichung immer ein neues Label zu suchen, weil der Style und auch damit auch die Musik sich wandelt. Und so sind wir gerade. Es gibt dann reine Club-Veröffentlichungen, dazu gehört dieses Stück. Es gibt dann aber auch reine Listening-Sachen, also wirklich Alben, was in dem Genre eher selten ist. Oder halt Multimedia-Geschichten, DVDs und so. Das kann man alles nachlesen, nachhören, auch auf MySpace unter /Hofuku Soshi. Also da gibt es halt ein Ding, also was man wirklich mal sagen muss, das wird es werden. Und zwar heißt es End of Tape. Das Ende der Kassette. Das ist eine ganz großartige Band. Das sind so zwei Typen irgendwie, habe ich gehört. Das ist eine Band. Mhm, genau. Eine Bad Band. Bad Band. Bad Band, ja. Aber die werden mal zur Big Band. Genau. Wie Herbert's Big Band. Zum Beispiel, ja. Mit seinem Kartoffelorchester. Und da ihr so eine große Nummer seid, wo können die Leute euch hören? Das ist eine gute Frage. Muss man mal bei MySpace so Dates durchchecken irgendwie und dann kann man das dann rausfinden. Aber es gibt auch, muss man jetzt doch mal dazu sagen, End of Tape nicht als Gruppe, die auftritt zusammen, beziehungsweise es gibt keine Auftritte von uns beiden als End of Tape. Also es gibt den Stachy als Solokünstler, der End of Tape Sachen spielt, und es gibt den Ganja als anderen Solokünstler, der End of Tape Sachen spielt, und dann gibt es noch ganz viele andere Leute, die End of Tape Sachen spielen. Ah, also das heißt, live macht ihr jetzt gar nichts? Nein, das ist alles noch zu früh, um darüber noch zu sprechen. Früh, ja. Noch zu früh, aber nicht ganz ausgeschlossen. Genau. Also es gibt wirklich keine konkreten Pläne in diese Richtung. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Ganz schön, SMS. Dankeschön. Das war eine sehr schöne Show. Hoffe, es klappt mal wieder. Ansonsten myspace.com/SandyEveShow. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wünsche euch auch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Die Sandy Eve Show neigt sich dem Ende, ist zu Ende. Ich hoffe, es hat gefallen. Peace und gute Nacht. The show Tschö. Must go on. Gut. Okay. Cut. Die Outtakes. Das schneiden wir aber raus jetzt. Ne? Raus. Und das ist ja wahnsinnige Überleitung gerade von mir gewesen. Wunderbar. Gut. Wow, geiler Track. Wunderbar. Kann man nehmen, ne? Kann man spielen eigentlich, Data oder? Store. Data Store, ja, genau. Willst du noch kurz mal hören, Ganja, so für dich? So. Ich. Die Samples Data Store. Data. Dann müsste ich die Mikrofone runterfahren, sonst hören wir nichts. Wäre aber auch nie das Problem. Wollt ihr reinhören? Nee. Ich muss nicht. Nee, ich auch nicht. Ich kann das sehr gut. Wir machen erst, das war jetzt der erste und jetzt nehmen wir den letzten. Nee, wir können das mal ganz, also wir machen erst. Cut? Oder? Nee. Ach, meine Güte, ey. Mein Gedächtnis. Genau, richtig, genau. Ne? Genau. Ja, jetzt haben wir das Problem. Ein Mikrotonal ist aber aus Karl-Marx-Stadt. Es ist alles ein Kreislauf. Genau, irgendwie ja, schließt sich. Ja, weil wir hier in Dresden die Steueruhr, also Nummer 1 sind in Sachsen, genau. Cut. Ich müsste jetzt nochmal fix recherchieren. Ja. Und auf Polnisch? Cyfrowa Firma. So? Tag, Tag. Sehr schön. Ist bezüglich Hofukusoshi. Den zeigt er jetzt hier an mit null Spiellänge, was natürlich schlecht ist. Das ist perfekt. Das heißt, er hat das nicht. Wunderbar. Ich darf ein Zitat bringen. Jetzt geh mal in das kleine Loch bei dem Break. Ja, ist das so. End of Tape, das ist auch gutes End of Tape, finde ich, weil das auch schön ausläuft. Ich gehe gerne mal fremd, mache auch anderen Kram. Von so Leute wie Nelly Furtado. Und kann man auch auf meiner Website auch kurz mal reinhören. Das stimmt. Ja. Gut, dann haue ich dann einfach rein, wo ich schon beim Fremdgehen war, hab dann... Das schicke ich dir dann noch zu. Bäh. Kurze Zwischenfrage, habt ihr was dagegen, wenn ich ein paar Picks schieße? Oder wollt ihr... Kannst du gerne machen, klar. Okay, machen wir. Nee, klar, Mann. Soll ich meinen Helm aufsetzen? Um Gottes Willen. Okay, so, machen wir auf den Intellektuellen hier. Ich blitz noch raus, weil... Ja, sehr gut, Ganja. Imagepflege, ja? Genau. Stück aber nervt aber nicht. Stück ist super, mach mal an. Das ist eins der besten Lieder, die seit Jahren in meine Plattenkiste und überhaupt und so weiter und so fort. Da schneidest du raus jetzt bitte. Geil, so Überleitung. Ah, habt ihr was dagegen? Wenn ich schon Geil, das klingt in mein Handy. Darf ich mal ans Handy gehen? Du darfst. Geiler Typ, okay. Ja, bitte? Ja, denn das ist nicht so viel labern, genau. Mhm. Und wir können das dann auch nochmal, ich würde sagen, wir das hier in die Sendung auch gleich in Polnisch noch machen. Nee, das müssen wir nicht. Das haben. Lass das sein. Ey. Ich stecke ihm das dann immer zu. Ganscher kriegt gerade einen Anruf. Das, hört ihr das auch im Kopf? Hört ihr das auch im Radio? Ja, ja, ja, ja. Geil. Sag mal, ist das, welche Platte war das nochmal? DJ Kompakt, Storch ist das? Sagen nee. Schön groß. DJ Storch auf Kompakt, ja, ja, super. Moment. Storch, Mann. Gut, wollt ihr noch was hinten ranhängen? Nee. Nee, wir sind eh über die reguläre Zeit hinaus.